D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase? Die von euch da draußen, ich hatte es eben schon angedeutet, die bei O2 sind, die brauchen in diesen Tagen starke Nerven. Denn wer den Telefonanbieter via Hotline oder Chat erreichen will, der sollte dafür nicht ein paar Minütchen Zeit aufwenden. Nein, vielleicht lieber ein paar Stündchen oder besser gleich ein paar Tage. Viele Kunden haben sich schon bei der Bundesnetzagentur beschwert. Netzreporterin Martina Schulte, was ist denn da los? Tja, das habe ich mich auch gefragt. Ne? Ich habe mich gefragt, wie kann man einen unterirdisch schlechten Kundenservice noch weiter verschlechtern? Ne? Also ich bin selber bei O2 und der Laden hat mich wirklich schon mehrfach an den Rand des Nervenzusammenbruchs gebracht, weil er so desaströs schlecht organisiert ist. Aber bisher konnte man bei O2 immerhin noch Mitarbeiter erreichen, die einem in der Regel nicht weiterhelfen können. Ja, viel besser. Genau, aber das geht jetzt nicht mehr. Also ich habe gestern allein 2 Stunden investiert, um überhaupt zum Kundenservice durchzukommen, bin aber nicht mehr in die Warteschleife gekommen. Ne? Und meine Kollegin Anne, die unsere Sendung plant, die hat in den letzten Wochen mindestens 2 Tage Lebenszeit mit diversen O2-Helpdesks verdaddelt. Und damit sind wir scheinbar nicht allein. Also der Branchendienst Teletarif berichtet, dass bereits seit Anfang August schwerwiegende Probleme beim O2-Kundenservice bekannt sind. Und der Tagesspiegel schreibt, dass derzeit so viele O2-Kunden im Hotline-Nirvana rumirren, dass die Bundesnetzagentur ermittelt. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Und was macht die? Also Sprecher der Bundesnetzagentur hat der dpa gesagt, dass eben gerade wegen dieser unerreichbaren Hotline deutlich mehr Beschwerden über O2 einlaufen als sonst. Auch bei den Verbraucherzentralen häufen sich wohl O2-bezogene Beschwerden. Und die Bundesnetzagentur prüft jetzt laut FAZ, was sie unternehmen kann. Aber wie Heise schreibt, ist das wahrscheinlich nicht viel. Denn wir Verbraucher haben keinen Rechtsanspruch auf eine Hotline. Ne? Also es reicht telekommunikationsrechtlich völlig aus, wenn wir O2 per Post erreichen können. Deswegen sollten wir also auch nicht hoffen, dass uns die Bundesnetzagentur da irgendwie rauspaukt. Gut, aber dann muss O2 auch nicht denken, dass ihr weiterhin Kunden bleibt. Also mal ganz ehrlich, aber das nur nebenbei. Wohl kaum. Was ist denn jetzt der Grund für all das? Also ein Sprecher von Telefonica Deutschland, das ist die Mutterfirma von O2, hat erklärt, Zitat, aufgrund eines erhöhten Rückfrage- und Informationsbedarfs könne es im Zuge der Integration von E-Plus aktuell zu längeren Wartezeiten kommen. Ja, das stimmt. Und es kann auch gut sein, dass das ein Grund ist, denn O2 hat ja E-Plus gekauft und die Dienste müssen jetzt irgendwie zusammengelegt werden. O2 ist ja jetzt vor Telekom und Vodafone der Mobilfunkanbieter in Deutschland mit der größten Kundenzahl. Ne? Wie gesagt, noch. Also wer weiß, wie das jetzt weitergeht. Aber wie lange soll denn das jetzt noch weitergehen? Haben die irgendeinen Zeitplan vorgelegt? Ja, also der O2-Sprecher spricht von, ich zitiere wieder, vorübergehenden Auslastungsspitzen. Geiles Wort, oder? Und dass die Lage sich in den kommenden Wochen schrittweise verbessern wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie nicht mehr als Wunschdenken ist, denn teletarif.de sieht nämlich noch einen ganz anderen Grund für das Debakel. Na, welchen? Also die O2-Kunden-Hotline wird von der Bertelsmann-Tochter Avato betrieben und der aktuelle Vertrag mit Avato, der läuft nur noch bis Ende Juni 2017. Und Teletarif schreibt, aus Branchenkreisen sei zu hören, dass O2 derart harte Vorgaben bei der Neuausschreibung des Vertrags gemacht hat, dass Avato diese nicht mehr erfüllen konnte oder wollte. So, und jetzt will Telefonica die Hotline selber betreiben. Aber die Umstellung von der externen auf eine interne Hotline geht natürlich nicht an einem Tag. Und du kannst dir vorstellen, die jetzigen Mitarbeiter der Avato-Hotline, wie motiviert sie sind. Also ich glaube nicht besonders. Und das für mich hört sich das wirklich nach einer unendlich langen, nervtötenden, schrecklichen Geschichte an. Allerdings. Und jetzt? Also was tun? Naja, also ich finde, es bleibt nur eine Nummer, ne? Kündigen und Verluste abschreiben und die ganze Zeit, die man in der Hotline verdaddelt, wirklich echt abschreiben, lieber Geld verdienen, Adventskalender basteln. In 65 Tagen ist Weihnachten, habe ich gerade gelernt. Oder irgendwie sich einfach nur freuen, dass man sich die Zeit spart, dass man nicht rumhängt. Das bringt einen um. Ruf da nicht an. Ruf da auf keinen Fall an. Wir sind um euer Seelenheil besorgt. Ruf lieber uns an. Genau. Und ansonsten halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Dankeschön, Netzreporterin Martina Schulte. D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase?